Das kommende Blau. Sie löffelt Blau aus einer Tonne. In der Farbhalle Russisches. Im Nebenraum die fleckigen Papiere. Öl und Film, Grußkarten, Erste-Hilfe-Bilder, Leitfäden in gebläuter Schrift. Wir lesen nicht. Wir warten durch den offenen Maschinensaal. Wir löffeln mit der Kehrichtschaufel Blau in einen Kübel. Der Kragen steht, der Himmel ungenau. Im Lager, Wald- und Sperrbereich fällt der Marinehimmel, fällt frisches Wolkenblau in Placken von der Mauer. Du löffelst noch? Ich wende Logbücher im Nebenraum. Flimmernder Schuh und blaue Hand.